Salvare vitler vega, a fliger so sunk, a reg an anfan. Mother amans gaman, mother amans gaman. Mother amans gaman, weißt du, Gudra Kaldra.